Scheibe der Sonne singt, ein heißer Tag ist vorüber. Vögel treiben im Abendwind, die weite Steppe erwacht. Es ruft die Trommel mit dumpfem Klang, der Urwald ist voller Liebe. Im Rätschendorf auf dem großen Platz wird schon das Feuer entfacht. Kilimandscharo, singen alle ganz laut. Kilimandscharo, denn heute ist alles erlaubt. Kilimandscharo, jeder kennt dieses Lied. Kilimandscharo, und alle singen es mit. Die weiße Sichel des Mondes steht im Meer der funkelnden Sterne. Marschen kreischen ein Tiger geht auf seine mächtige Jagd. Das Krokodil liegt im Fluss und lauscht auf die Musik in der Ferne. Im Rütschendorf ist ein großes Fest, das Ende erst wenn es tagt. Kili Kili Manjaro, singen alle ganz laut. Kili Kili Manjaro, ja heute ist alles erlaubt. Kili Kili Manjaro, jeder kennt dieses Lied. Kili Kili Manjaro, und alle singen es mit. Kilimandscharo, singen alle ganz laut. Kili Kilimandscharo, denn heute ist alles erlaubt. Kili Kilimandscharo, jeder kennt dieses Lied. Kili Kilimandscharo.